hypnotisiert von deinem hungrigen Körper. Hab mich auf dich fixiert, flüstert dir schmutzige Wörter. Mir wird kalt und heiß, ich brenne lichterloh. Du bist der geilste Scheiß, du machst mich K.O. Du bist so, oh, oh, oh.